lassen das Haus sie vom Stuhl. Schaut mich mal alle richtig an, bin ich denn nicht ein schöner Mann? Hört auf die Damen nett galant, mein Anblick bringt sie außer Rand und Band. Bring sie außer Rand und Band. Ich bin schön, wird auf die Damen nett galant. Ich bin sie außer Rand und Band.